Der Kampf, dem wir heute gegenüberstehen, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Du magst Menschen sehen, die sich gegen dich stellen. Du kannst den Widerstand von vertrauten Gesichtern spüren, scharfe Worte aus dem Mund von Bekannten hören. Aber hör gut zu. Es ist nicht immer die Person, die gegen dich ist, sondern der Geist, der sie beeinflusst. Der Apostel Paulus warnte uns in Epheser 6,12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit. In den himmlischen Regionen. Das bedeutet, dass ein unsichtbarer Kampf um uns herum tobt. Der Feind benutzt Menschen, um uns abzulenken, um uns Zeit verlieren zu lassen mit Diskussionen, die uns emotional auslaugen und nichts aufbauen. Aber Jesus gab uns ein kraftvolles Beispiel. Als Satan in der Wüste zu ihm kam, um ihn zu verführen, ging Christus nicht auf eine Debatte ein. Er versuchte nicht, den Teufel von irgendetwas zu überzeugen. Er antwortete einfach mit dem Wort Gottes und widerstand. Und genauso sollten auch wir handeln. Oft tritt der Teufel nicht als offensichtlicher Feind auf. Er versteckt sich hinter überzeugenden Worten, scheinbar logischen Argumenten. Aber sein Ziel ist immer dasselbe: zu spalten, zu schwächen, Zweifel zu säen. In Matthäus 16,23 wies Jesus Petrus zurecht mit den Worten: Geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Petrus war nicht der Teufel, aber in diesem Moment waren seine Worte mit dem Willen des Feindes im Einklang. Wir brauchen Unterscheidungsvermögen. Wir brauchen die Weisheit von oben, um zu erkennen, wann ein Gespräch nichts weiter als eine geistliche Falle ist. Wenn du merkst, dass eine Diskussion zu nichts führt, außer zu Erschöpfung und Groll, hör auf. Gott hat uns zum Frieden berufen, nicht zur Verwirrung. In 2. Timotheus 2,23-24 rät Paulus: Meide törichte und unbelehrbare Streitfragen, da du weißt, dass sie Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig. Die Frage, die heute in unserem Herzen widerhallen muss, ist: Setzen wir unsere Kraft wirklich für das ein, was zählt? Der Feind will uns ablenken, uns in endlose Diskussionen verwickeln, während die Seelen um uns herum verloren gehen. Jesus hat uns berufen, das Evangelium zu verkünden, Licht zu sein, zu lieben, zu vergeben. Die Zeit, die wir mit jemandem verschwenden, der für die Wahrheit bereits verschlossen ist, könnten wir nutzen, um Fürbitte zu leisten, um mit jemandem über Jesus zu sprechen, der wirklich nach Gott dürstet. Was tun, wenn sich jemand gegen dich stellt? Was tun, wenn giftige Worte auf dich abgefeuert werden, um dich zu verletzen? Die Antwort liegt im Kreuz. Christus wurde erniedrigt, angespuckt, geschlagen, aber er öffnete nicht den Mund, um zu diskutieren. Er wusste, dass seine Mission größer war als jeder Spott. Und du? Bist du bereit, die Provokationen zu ignorieren, um den Willen Gottes zu erfüllen? Weißt du, manchmal liegt der größte Beweis von Stärke nicht darin, eine Diskussion zu gewinnen, sondern im Schweigen. Darin, Gott für dich kämpfen zu lassen. In 2. Mose 14,14 erklärt der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet still sein. Und vielleicht ist es genau das, was Gott dir heute sagen will. Hör auf, gegen Menschen zu kämpfen und lass ihn für dich kämpfen. Der Sieg liegt nicht in deiner Fähigkeit zu argumentieren, sondern in deiner Bereitschaft, Gott zu vertrauen. Die große Frage ist: Wo setzen wir unser Vertrauen? Viele von uns versuchen, Dinge aus eigener Kraft zu regeln, als könnten wir jemanden allein mit Worten überzeugen, als könne ein verhärtetes Herz durch menschliche Argumente verändert werden. Aber das Wort Gottes lehrt uns, dass nur der Heilige Geist den Menschen überführt. Von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Johannes 16,8. Denk mal darüber nach. Jesus, der Sohn Gottes, stand vor Pilatus, der ihn befragte, eine Antwort suchte, versuchte zu verstehen, wer er war. Aber Jesus geriet nicht in Panik. Er verteidigte sich nicht, versuchte nicht, mit menschlicher Logik zu argumentieren. Er wusste, dass seine Mission größer war als diese Situation. Er vertraute dem Plan des Vaters. Wie oft verlieren wir unseren Frieden, weil wir uns vor anderen rechtfertigen wollen? Wenn du merkst, dass du mit jemandem konfrontiert wirst, der nicht die Wahrheit sucht, sondern nur streiten will, erinnere dich an das, was die Bibel in Sprüche 26,4 sagt. Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, damit du ihm nicht gleich wirst. Der Teufel will uns auf das gleiche Niveau ziehen wie diejenigen, die mit Bosheit handeln. Aber Gott ruft uns zu etwas Höherem. Heißt das, wir sollen niemals antworten? Nein, aber es heißt, dass wir unsere Kämpfe mit Weisheit wählen sollen. Wenn ein Gespräch aufbauen, Verständnis bringen und Gott Ehre geben kann, dann sollen wir mit Sanftmut und Liebe reden. Aber wenn wir merken, dass es nur darum geht, uns aus dem Geist zu bringen und uns vom Frieden Gottes zu entfernen, dann ist es besser zu schweigen und Gott handeln zu lassen. Jesus hat uns einen anderen Weg gezeigt, einen Weg, den die Welt nicht versteht. Die Welt sagt, kämpf für dein Recht, gib Kontra, lass dir nichts gefallen. Aber Jesus ruft uns dazu auf, unsere Feinde zu lieben, für die zu beten, die uns verfolgen und die andere Wange hinzuhalten. Das ist keine Schwäche, das ist geistliche Stärke. Hast du schon einmal bemerkt, dass Gott handelt, wenn du aufhörst zu diskutieren und eine Situation in seine Hände legst? Manchmal verändert er das Herz der Person, die dich verletzt hat. Manchmal entfernt er dich einfach aus dieser toxischen Umgebung und bringt dich an einen Ort des Friedens. Aber immer, wirklich immer, wenn wir ihm vertrauen, dann ehrt er uns. Und hier liegt noch etwas Tieferes verborgen. Wenn wir aufhören, unsere Energie damit zu verschwenden, uns zu verteidigen, uns vor denen zu rechtfertigen, die ohnehin nie zuhören wollen, beginnen wir, Gott mehr zuzuhören. Unser Geist wird klarer, unser Herz wird leichter. Die Gegenwart des Heiligen Geistes zeigt sich stärker, weil wir uns im Geist bewegen und nicht im Fleisch. Die Frage, die ich dir heute stelle, ist: Bist du bereit, diesen Kampf Gott zu übergeben? Bist du bereit, darauf zu vertrauen, dass er, der gerechte Richter, ist und dich zur rechten Zeit rechtfertigen wird? Oder willst du dich weiter aufreiben, dich sorgen, versuchen, etwas zu beweisen gegenüber Menschen, die längst entschieden haben, dir nicht zu glauben? Jesus hat die Welt nicht mit Argumenten überwunden, sondern mit Liebe, mit Hingabe, mit Vertrauen in den Vater. Bist du bereit, diesem Beispiel zu folgen? Bist du bereit, das Schlachtfeld der menschlichen Auseinandersetzungen zu verlassen und in den Raum des vollen Vertrauens in Gott einzutreten? Wenn deine Antwort ja ist, dann ist heute der Tag, diesen Kampf in seine Hände zu legen. Heute ist der Tag, aufzuhören, mit menschlichen Waffen zu kämpfen und anzufangen, mit geistlichen Waffen zu kämpfen. Heute ist der Tag, darauf zu vertrauen, dass Gott es ist, der dich rechtfertigt. Die Bibel lehrt uns, dass unser Kampf nicht gegen Menschen gerichtet ist, sondern gegen geistliche Mächte der Bosheit. Epheser 6,12 warnt uns. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das bedeutet, dass die Kämpfe, die wir erleben, oft nicht nur natürlicher, sondern auch geistlicher Natur sind. Viele Menschen um uns herum können von finsteren Mächten beeinflusst werden, ohne es zu merken. Manche werden durch dämonischen Einfluss zu Werkzeugen der Verwirrung, der Spaltung und der Zerstörung. Sie versuchen uns zu provozieren, uns vom Ziel abzubringen, uns in nutzlose Diskussionen zu verwickeln. Aber wir dürfen nicht in diese Falle tappen. Schau, was mit Jesus geschah. In Matthäus 16,23 versuchte Petrus, einer seiner engsten Jünger, ihn davon zu überzeugen, den Weg zum Kreuz zu meiden. Doch Jesus erkannte, dass dieser Vorschlag nicht von Gott kam. Er sprach direkt zum Geist hinter diesen Worten: Geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Jesus nannte Petrus nicht Satan, sondern erkannte, dass der Feind Petrus gebrauchte, um ihn vom Weg abzubringen. Das lehrt uns etwas Entscheidendes. Nicht jeder, der uns angreift, weiß, dass er vom Feind benutzt wird. Manche Menschen sind nur vorübergehende Werkzeuge in einem viel größeren Kampf. Also, wie sollen wir handeln? Zuerst müssen wir um geistliches Unterscheidungsvermögen bitten. Nicht jede Provokation verdient eine Antwort. Nicht jede Diskussion ist unsere Zeit wert. Der Feind will uns ablenken, unseren Frieden rauben, uns von unserer Mission abbringen. Aber wenn wir die Quelle des Angriffs erkennen, können wir mit Weisheit handeln. Jakobus 4,7 gibt uns den Schlüssel, um diesen Kampf zu gewinnen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Das heißt, der beste Weg zu siegen ist nicht durch Diskussionen, sondern durch Unterwerfung unter Gott. Wenn wir im Glauben standhaft bleiben, hat der Feind keine Macht über uns. Wenn sich jemand mit Hassworten gegen dich erhebt, bleib still und bete. Wenn man dich provozieren will, denk daran, der Kampf ist geistlich und muss nicht durch Geschrei gewonnen werden, sondern durch Gebet. Wenn du bemerkst, dass jemand von finsteren Kräften benutzt wird, rufe das Blut Jesu an und erinnere dich an das, was Jesus in Matthäus 7,6 sagte: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft eure Perlen nicht vor die Schweine, damit sie sie nicht mit den Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das bedeutet, dass es Momente gibt, in denen das Beste ist, sich einfach zurückzuziehen und die Situation Gott zu übergeben. Denn wenn du dich weigerst, mit denen zu streiten, die vom Feind benutzt werden, dann fliehst du nicht vor dem Kampf. Du gewinnst ihn auf die richtige Weise. Du bewahrst deinen Frieden. Du schützt dein Herz. Du lässt Gott für dich kämpfen. Also triff heute die Entscheidung, deine Kämpfe geistlich zu führen. Hör auf, diejenigen überzeugen zu wollen, die nicht hören wollen. Hör auf, dich vor denen zu rechtfertigen, die längst entschieden haben, dir nicht zu glauben. Vertraue einfach auf Gott, denn zur rechten Zeit wird er sich erheben und zeigen, wer wirklich auf der Seite der Wahrheit steht. Und wenn das geschieht, wird es keinen Zweifel geben, dass es Gott war, der dich verteidigt hat. Was wir dringend verstehen müssen, ist, dass unser Kampf nicht auf dem Schlachtfeld der Worte geführt wird, sondern auf dem Feld des Glaubens. Während wir damit beschäftigt sind, einen Standpunkt zu beweisen, diejenigen zu überzeugen, die sich bewusst der Wahrheit verschließen, lenkt der Feind uns von dem ab, was wirklich zählt. Wir verlieren Zeit, verschwenden Energie und, schlimmer noch, verlieren oft den Frieden, den Christus uns gegeben hat. Der Teufel muss deinen Glauben nicht sofort zerstören. Wenn er es schafft, dich in sinnlose Diskussionen zu verwickeln, dich in endlose Debatten zu verfangen, dann hat er sein Ziel bereits erreicht. Denn jedes Mal, wenn wir unseren Blick von Christus abwenden, um uns auf Streit und Zwist zu konzentrieren, erlauben wir unserem Geist und Herzen, vom Wesentlichen abzuweichen. Gottes Wort warnt uns in 2. Korinther 10,4,5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören Gedanken und alles Hohe, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Verstehst du das? Nicht mit menschlichen Argumenten gewinnen wir diesen Krieg, sondern mit den geistlichen Waffen, die Gott uns gegeben hat. Und was sind diese Waffen? Gebet, Fasten, das Wort Gottes und der unerschütterliche Glaube an den, der unser Richter ist. Wenn du merkst, dass du angegriffen wirst, wenn sich jemand mit harten Worten gegen dich erhebt, was tust du? Rechtfertigst du dich? Versuchst du, dich zu verteidigen? Oder gehst du auf die Knie und übergibst die Sache dem Herrn? Jesus hat uns ein kraftvolles Beispiel gegeben, als er vor seinen Anklägern stand. Er hatte alle Autorität, um zurückzuschlagen, um die Sünden eines jeden dort aufzudecken, aber er wählte das Schweigen. Er wusste, dass Gott sein Verteidiger war. In Jesaja 53,7 lesen wir über ihn: Er wurde misshandelt und gedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, so tat er seinen Mund nicht auf. Wie oft fühlen wir uns ungerecht behandelt? Wie oft wollen wir, dass die Menschen anerkennen, dass wir Recht haben? Aber ich frage dich, was ist wichtiger, einen Streit zu gewinnen oder ein Herz zu behalten, das mit Gott im Einklang ist? Du kannst eine Diskussion gewinnen und trotzdem deinen Frieden verlieren, deine Zeit verschwenden, deine Gemeinschaft mit dem Herrn gefährden. Die Welt versteht diese Art von Stärke nicht. Die Welt sieht Schweigen als Schwäche, sieht Sanftmut als Passivität. Aber Jesus lehrte uns, dass die Sanftmütigen das Land erben werden. Matthäus 5,5. Er zeigte uns, dass diejenigen, die auf den Herrn vertrauen, niemals beschämt werden. Heute ruft dich Gott zu einem höheren Level. Er ruft dich, das Feld der Diskussion zu verlassen und das Feld der Fürbitte zu betreten. Er ruft dich auf, zu Vertrauen in ihm zu ruhen und deine Kämpfe in die Hände dessen zu legen, der nie einen Krieg verliert. Die Frage ist, vertraust du genug, um zu schweigen und Gott für dich sprechen zu lassen? Glaubst du, dass er mächtig ist, dich zur rechten Zeit zu rechtfertigen? Denn die auf den Herrn harren, werden neue Kraft gewinnen. Sie werden auffahren mit Flügeln wie Adler, sie werden laufen und nicht müde werden, sie werden gehen und nicht matt werden. Jesaja 40,31. Heute wähle Vertrauen. Wähle Ruhe. Wähle Gott, deine Verteidigung sein zu lassen, denn er versagt nie. Das große Geheimnis des christlichen Lebens ist, im Herrn zur Ruhe zu kommen. Wenn wir ihm wirklich vertrauen, brauchen wir uns vor den Menschen nicht zu rechtfertigen. Wir müssen unsere Worte nicht an diejenigen verschwenden, die sich längst entschieden haben, nicht zuzuhören. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Welt zu überzeugen, sondern mit unserem Leben zu bezeugen, mit unserem Frieden, mit unserem unerschütterlichen Vertrauen in den Gott, der uns berufen hat. Jesus hat uns gelehrt, ganz anders zu handeln, als die Welt es erwartet. Während die Welt schreit, ruft er uns zur Stille. Während die Welt kämpft, um sich durchzusetzen, lädt er uns ein, unsere Kämpfe abzugeben. Und dieses Loslassen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von geistlicher Stärke. Es heißt, Herr, ich vertraue dir mehr als meinen eigenen Worten. Ich weiß, dass du gerecht bist und dass du zur richtigen Zeit alles so machen wirst, wie es sein soll. In Römer 12,19 ermahnt uns das Wort Gottes, Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Verstehst du das? Gerechtigkeit gehört Gott. Wenn wir versuchen, selbst Gerechtigkeit zu üben, nehmen wir eine Rolle ein, die nicht die unsere ist. Aber wenn wir es ihm überlassen, können wir sicher sein, dass er zur richtigen Zeit auf die richtige Weise handeln wird. Wie oft hat Gott dich schon aus einer Situation befreit, die ungerecht erschien? Wie oft hat er dich schon verteidigt, ohne dass du ein einziges Wort sagen musstest? Vielleicht hast du es gar nicht bemerkt. Wie oft hat er verhindert, dass falsche Worte gegen dich Wirkung hatten? Unser Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er sieht, was kein anderer sieht. Er kennt die Herzen. Und er wird niemals zulassen, dass seine Kinder ohne Antwort bleiben. Wenn es etwas gibt, das der Feind fürchtet, dann ist es ein Christ, der sich entscheidet, Gott zu vertrauen, statt aus dem Fleisch heraus zu reagieren. Denn ein Gläubiger, der im Herrn ruht, ist unerschütterlich. Er kann angegriffen werden, aber er verzweifelt nicht. Er kann kritisiert werden, aber er verliert nicht den Frieden. Er kann unter Druck geraten, aber er gibt nicht nach. Denn seine Kraft kommt nicht aus dieser Welt, sondern vom ewigen Gott. Und darin liegt eine große Kraft. Wenn du aufhörst, auf Angriffe zu reagieren und stattdessen anfängst zu beten, zu Fürbitte zu leisten, dann verwandelt Gott Situationen, die unmöglich schienen. Er berührt Herzen, die verhärtet waren. Er zerstört Fallen, die gegen dich aufgestellt wurden. Psalm 37,5 sagt, Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, er wird es vollbringen. Vielleicht erlebst du gerade eine Zeit, in der du dich ungerecht behandelt fühlst. Vielleicht stehen Menschen gegen dich auf, sprechen Dinge aus, die nicht wahr sind. Aber die Frage, die Gott dir heute stellt, ist, vertraust du mir? Glaubst du, dass ich dein Verteidiger bin? Denn wenn du glaubst, dann musst du diese Last nicht länger tragen. Du musst deine Kraft nicht länger damit verschwenden, alles mit eigener Anstrengung lösen zu wollen. Die Entscheidung liegt bei dir. Willst du weiter allein kämpfen oder es in Gottes Hände legen? Willst du dich weiter aufreiben oder zulassen, dass er deine Verteidigung ist? Wer im Herrn ruht, wird niemals erschüttert, denn unser Gott scheitert nie. Er verliert nie. Er verlässt die Seinen nie. Und wenn die Zeit gekommen ist, wird er Gerechtigkeit schaffen. Nicht auf die Weise, wie du es dir vorstellst, sondern auf seine vollkommene Art. Und wenn das geschieht, wirst du erkennen, dass das Schweigen des Glaubens viel mehr wert war als jedes Argument, das du hättest vorbringen können. Genau darin liegt der Unterschied zwischen denen, die im Glauben leben, und denen, die aus dem Impuls des Fleisches handeln. Die Welt lehrt uns, dass wir uns verteidigen müssen, dass wir zurückschlagen sollen, dass wir uns Ungerechtigkeit nicht gefallen lassen dürfen. Aber Gott zeigt uns einen anderen Weg. Er sagt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46, 10. Bedeutet das, dass wir passiv sein sollen? Ganz und gar nicht. Aber es bedeutet, dass unser Kampf nicht mit leeren Worten geführt wird. Nicht dadurch, dass wir sinnlose Debatten zu gewinnen versuchen. Unser Kampf wird am Altar des Gebets geführt, auf dem Feld des Glaubens, im Vertrauen darauf, dass Gott ein gerechter Richter ist und zur rechten Zeit alles offenbart werden wird. Hast du schon einmal gesehen, wie sehr sich Menschen verausgaben, um anderen etwas zu beweisen? Wie sie verzweifeln, wie sie schlaflose Nächte verbringen, wie sie sich vor Angst quälen, nur um jemanden zu überzeugen, der längst beschlossen hat, nicht zuzuhören? Aber wenn du dem Herrn vertraust, musst du so nicht leben. Du kannst in Frieden schlafen, mit Leichtigkeit gehen, weiterziehen im Wissen, dass Gott sich um alles kümmert. Erinnere dich an David. Er wurde zu Unrecht von Saul verfolgt, einem König, der ihn eigentlich hätte beschützen sollen, der aber von Eifersucht und Angst getrieben alles tat, um ihn zu vernichten. David hatte Gelegenheiten, sich zu rächen. Er hätte Saul töten können, als dieser ihm ausgeliefert war. Doch er entschied sich, Gott zu vertrauen. Er entschied sich, den Herrn seinen Richter sein zu lassen. Und zur rechten Zeit verschaffte Gott ihm Gerechtigkeit. Vielleicht steckst du in einem ähnlichen Kampf. Vielleicht haben sich Menschen aus deinem nahen Umfeld gegen dich gestellt. Vielleicht haben sie Lügen erzählt, versucht, deinen Ruf zu beschädigen. Vielleicht warten sie nur darauf, dass du falsch reagierst. Aber du musst nicht in diese Falle tappen. Sieh, was die Bibel in 1. Petrus 2, 23 über Jesus sagt. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Wenn Jesus, der Sohn Gottes selbst, es nicht für nötig hielt, sich vor den Menschen zu rechtfertigen, warum sollten wir es tun? Die große Wahrheit ist, der Teufel will, dass du deinen Frieden verlierst. Er will, dass du mit Wut, Ungeduld, Impulsivität reagierst. Aber wenn du dich entscheidest, Gott zu vertrauen, entwaffnest du jede Strategie des Feindes. Du frustrierst ihn völlig, weil er dich nicht von deinem Weg abbringen kann. Und was geschieht, wenn wir dem Herrn vertrauen? Er erhebt uns zur Rechten. Zeit. Er ehrt uns vor denen, die uns verachtet haben. Er bereitet einen Tisch vor uns im Angesicht unserer Feinde. Psalm 23, 5. Er zeigt, dass er die ganze Zeit die Kontrolle hatte. Heute ruft dich Gott, in ihm zur Ruhe zu kommen. Den Ballast der Sorgen, der Angst, des ständigen Rechthabenwollens loszulassen. Denn die Wahrheit ist, du hast bereits einen treuen Fürsprecher im Himmel. Du hast bereits einen Gott, der für dich kämpft. Du musst niemandem etwas beweisen. Bleib einfach standhaft. Bleib treu. Bleib im Vertrauen. Und wenn Gottes Zeit gekommen ist, wirst du erkennen, dass jede Träne es wert war, dass jedes Schweigen belohnt wurde, dass jede Ungerechtigkeit in ein Zeugnis verwandelt wurde. Denn Gott scheitert nie und er vergisst nie die, die sich entscheiden, ihm zu vertrauen. Und wenn diese Zeit gekommen ist, wenn Gott handelt und alles klar wird, wirst du erkennen, dass es viel besser war, auf ihn zu warten, als zu versuchen, alles mit eigener Kraft zu lösen. Denn was Gott tut, ist vollkommen. Was er vollbringt, kann niemand rückgängig machen. Was er beschlossen hat, geschieht. Das Wort Gottes sagt in Jesaja 55, 8, 9, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das bedeutet, dass wir oft nicht sofort verstehen werden, was Gott tut. Aber wir können darauf vertrauen, dass er die Kontrolle hat. Wenn Josef sich vor seinen Brüdern gerechtfertigt hätte, wäre er dann im Palast gelandet? Wenn Mose auf jede Anklage des Volkes in der Wüste reagiert hätte, hätte er Gottes Plan erfüllen können? Wenn Jesus jedem Pharisäer geantwortet hätte, der ihn herausforderte, hätte er seine Mission am Kreuz vollendet? Siehst du, der Feind wird immer Menschen benutzen, um uns abzulenken. Er wird immer versuchen, unsere Energie auf Dinge zu lenken, die es nicht wert sind. Aber diejenigen, die Gottes Ruf verstehen, verschwenden keine Zeit mit nutzlosen Diskussionen. Sie wissen, dass ihre Zeit und ihre Kraft zu kostbar sind, um sie zu vergeuden. Und das führt uns zu einer wichtigen Entscheidung. Wo wollen wir unsere Energie einsetzen? Wollen wir sie darauf verwenden, anderen etwas zu beweisen, Debatten zu gewinnen, auf jede Kritik zu antworten? Oder wollen wir unsere Energie ins Gebet investieren, in die Gemeinschaft mit Gott, in das, was wirklich zählt? Denn die Wahrheit ist, was andere über dich denken, definiert nicht, wer du bist. Was dich definiert, ist das, was Gott über dich sagt. Und er sagt, dass du erwählt bist, dass du geliebt bist, dass du eine Bestimmung hast, dass du nicht zum Streiten berufen bist, sondern zum Leuchten. Dass du nicht berufen bist, in Angst zu leben, sondern zur Ruhe zu kommen. Im Vertrauen darauf, dass Gott sich um jedes Detail kümmert. Und wenn du diese Haltung des Glaubens wählst, wird Gott dich erhöhen. Er wird dich an Orte führen, die du dir nie hättest vorstellen können. Er lässt dich wachsen, reifen, voranschreiten. Denn er ehrt diejenigen, die ihm vertrauen. Deshalb entscheide dich heute, alles in Gottes Hände zu legen. Entscheide dich, nicht mehr zu diskutieren, nicht mehr zu überzeugen, dich nicht mehr zu rechtfertigen. Entscheide dich, in Frieden zu leben. Entscheide dich, zur Ruhe zu kommen. Entscheide dich, zu vertrauen. Denn wer auf den Herrn wartet, wird niemals zuschanden werden. Und wenn Gottes Zeit gekommen ist, werden diejenigen, die dich beschuldigt haben, erkennen, dass Gott immer bei dir war. Sie werden sehen, dass Gott es war, der dich getragen hat. Sie werden erkennen, dass dein Schweigen keine Schwäche war, sondern Vertrauen in den Gott, der niemals versagt. Und wenn das geschieht, wirst du nicht sagen müssen, ich hab's euch gesagt. Denn das Werk Gottes in deinem Leben wird für dich sprechen. Und an jenem Tag, wenn Gott handelt, wird es nicht nötig sein, den Mund zu öffnen, um sich zu rechtfertigen. Gott selbst wird dein lebendiges Zeugnis sein. Er wird zeigen, dass er die ganze Zeit bei dir war. Er wird beweisen, dass du ihm gehörst. Und die, die gezweifelt haben, die dich kritisiert haben, die versucht haben, dich zu entmutigen, werden erkennen, dass es nie um dich ging, sondern um den Gott, der dich berufen, bewahrt und getragen hat. Sieh, was in Psalm 37,6 steht. Er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Gott verteidigt nicht nur die Seinen, sondern lässt seine Gerechtigkeit so klar, so offensichtlich erstrahlen, dass niemand sie leugnen kann. Er hat für alles die richtige Zeit. Er weiß genau, wann er dich aufrichten, dich rechtfertigen, dich erhöhen soll. Aber es gibt ein Geheimnis. Während du auf diese Zeit wartest, muss dein Herz an der richtigen Stelle bleiben. Der Feind will, dass du Groll hegst, dass du Bitterkeit nährst, dass du nach Rache verlangst. Aber Jesus hat uns einen besseren Weg gezeigt. Er hat uns gelehrt, zu vergeben, zu segnen, alles in die Hände des Vaters zu legen. Und wenn wir diesen Weg wählen, finden wir einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie sehr Jesus angegriffen wurde? Er wurde ungerecht verurteilt, grundlos beschuldigt, von denen verraten, die an seiner Seite hätten stehen sollen. Und doch, hängend am Kreuz, sah er seine Ankläger an und betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lukas 23,30. Was für eine Liebe ist das? Was für eine Gnade? Das zeigt uns, dass Schweigen angesichts der Anklage kein Zeichen von Schwäche ist, sondern von geistlicher Reife. Wenn wir uns entscheiden, alles in Gottes Hände zu legen, wenn wir für die beten, die uns Unrecht tun, zeigen wir, dass wir mehr auf Gott vertrauen als auf unsere eigenen Gefühle. Wir sagen, Herr, ich glaube, dass du gerecht bist. Ich glaube, dass deine Gerechtigkeit besser ist als jede Verteidigung, die ich selbst leisten könnte. Und Gott ehrt diese Haltung. Er ehrt diejenigen, die sich entscheiden, ihm zu vertrauen, anstatt auf ihre eigene Kraft zu bauen. Er ehrt diejenigen, die keine Zeit mit leeren Diskussionen verschwenden, sondern ihre Knie beugen und ihn ihre Kämpfe führen lassen. Was wirst du also ab heute tun? Wirst du weiterhin versuchen, anderen etwas zu beweisen? Wirst du dich weiter mit Worten aufreiben? Oder wirst du dich entscheiden, dem Herrn voll und ganz zu vertrauen? Diejenigen, die dem Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewig feststeht. Psalm 125,1. Wer auf Gott vertraut, wird nicht durch Angriffe zerstört, verliert nicht den Fokus wegen der Kritik. Erschöpft sich nicht damit, Menschen zu überzeugen, die sich längst entschieden haben, nicht zuzuhören. Denn am Ende zählt nicht die Meinung der Menschen. Was wirklich zählt, ist das, was Gott über dich sagt. Und er sagt, dass du mehr als ein Überwinder bist. Er sagt, dass du zu etwas Größerem berufen bist. Er sagt, dass du ein geliebtes Kind bist, Erbe der Verheißung, auserwählt, um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Also geh weiter. Bleib standhaft. Vertraue weiterhin. Gott ist am Werk, auch wenn du es nicht siehst. Gott kämpft für dich, auch wenn es still erscheint. Und zur rechten Zeit wird er dich erhöhen, dich rechtfertigen, zeigen, dass er immer bei dir war. Und wenn dieser Tag kommt, wirst du nichts sagen müssen. Dein Leben, dein Zeugnis, dein Weg werden der größte Beweis dafür sein, dass diejenigen, die dem Herrn vertrauen, niemals beschämt werden. Und wenn dieser Tag kommt, wird das Wirken Gottes in deinem Leben nicht zu leugnen sein. Die, die gezweifelt haben, werden mit eigenen Augen sehen, dass es die Hand des Herrn war, die dich getragen hat. Die, die dich verleumdet haben, werden erkennen, dass ihre Worte ins Leere fielen. Denn keine Anklage kann gegen diejenigen bestehen, die von Gott gerechtfertigt sind. Das Wort lehrt uns in Römer 8,33-34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verdammen? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja mehr noch, der auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Das bedeutet, unabhängig davon, was über dich gesagt wird, zählt am Ende nur eine Stimme, die Stimme Gottes. Er ist es, der dich rechtfertigt. Er ist es, der dich verteidigt. Wie oft versuchen wir, mit eigener Kraft zu kämpfen? Wie oft verspüren wir den Drang zu antworten, zu konfrontieren, uns zu verteidigen? Doch Gott ruft uns auf einen anderen Weg. Er ruft uns zur Ruhe des Vertrauens, zum Frieden des Glaubens, zur Gewissheit, dass er die Kontrolle hat, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Und wenn du diesen Weg wählst, geschieht etwas Übernatürliches. Anstatt die Last der Bitterkeit zu tragen, erlebst du die Leichtigkeit des Friedens. Anstatt deine Kraft mit sinnlosen Diskussionen zu verschwenden, nutzt du sie, um Gottes Plan zu erfüllen. Anstatt von Angst aufgezehrt zu werden, ruhst du in der Verheißung, dass Gott für die handelt, die auf ihn hoffen. Sieh, was in 2. Mose 14,14 steht. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Gott selbst kämpft für dich. Er geht dir voran. Er bereitet den Weg. Er handelt dort, wo du nicht handeln kannst. Vielleicht gehst du gerade durch eine schwere Zeit. Vielleicht hast du mit ungerechten Worten zu kämpfen, mit Verfolgung, mit Menschen, die sich grundlos gegen dich stellen. Aber Gott sieht. Er kennt deinen Schmerz, er weiß, was geschieht. Und er ist bereits am Werk, um diese Situation zu deinem Besten zu wenden. Nichts entgeht Gottes Augen. Nichts geschieht, ohne dass er es zulässt. Und wenn er diese Zeit der Prüfung zugelassen hat, dann deshalb, weil ein größerer Zweck dahinter steht. Er formt dich. Er lehrt dich. Er bereitet dich auf etwas Größeres vor. Und zur rechten Zeit wird er dich erheben. Er wird allen zeigen, dass dein Vertrauen nicht vergeblich war, dass dein Glaube der Schlüssel war, der dich getragen hat, dass deine Entscheidung, ihm zu vertrauen, statt aus dem Fleisch heraus zu reagieren, dich zum Sieg geführt hat. Also gib nicht auf, verliere nicht den Mut, lass nicht zu, dass die Worte der Menschen bestimmen, wer du bist. Was Gott für dich bereithält, ist viel größer, deine Berufung ist größer. Deine Mission ist größer. Dein Schicksal liegt in den Händen des Herrn. Und er versagt nie. Geh einfach weiter. Glaube weiter. Warte weiter. Vertraue weiter. Denn der, der das gute Werk in dir begonnen hat, ist treu, es auch zu vollenden. Und wenn er handelt, werden alle erkennen, dass es Gott war, der es getan hat. Es geschieht etwas Kraftvolles, wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, anstatt auf unsere Emotionen zu reagieren. Die Welt lehrt uns, zurückzuschlagen, zu streiten, mit menschlichen Waffen zu kämpfen, aber das Reich Gottes funktioniert völlig anders. Es lehrt uns, nicht durch Konfrontation zu siegen, sondern durch Glauben, nicht durch eigene Kraft, sondern durch Abhängigkeit vom Herrn. Sieh, was mit David geschah. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, doch wurde er zu Unrecht von Saul verfolgt. Jahrelang floh David, lebte in Höhlen, er trug falsche Anschuldigungen. Er hatte Gelegenheiten, Saul zu konfrontieren, sich zu rächen, den Thron mit Gewalt zu nehmen. Aber er entschied sich, auf Gottes Zeit zu warten. Er entschied sich, zu vertrauen. Und zur rechten Zeit war es Gott, der ihn erhob. Es war Gott, der ihn als König einsetzte. Das lehrt uns etwas Grundlegendes. Wenn wir Gott handeln lassen, tut er weit mehr, als wir je aus eigener Kraft erreichen könnten. Unsere Bemühungen sind begrenzt. Unsere Argumente mögen einige Menschen überzeugen, aber sie können kein Herz verändern. Doch wenn Gott handelt, verwandelt er Situationen so vollkommen, dass niemand es leugnen kann. Das sehen wir in Sprüche 16,7. Wenn jemandes Wege dem Herrn gefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Du musst keine Energie darauf verschwenden, die Meinung anderer zu ändern. Bemühe dich einfach, dem Herrn zu gefallen. Bleibe einfach treu. Gehe einfach weiter in Gehorsam. Gott wird sich um den Rest kümmern. Die Wahrheit ist, oft sehen wir nicht, was Gott hinter den Kulissen tut. Wir denken vielleicht, es passiert nichts, alles steht still, Gott schweigt. Doch er ist am Werk. Er ordnet die Dinge. Er bereitet die Bühne für etwas Größeres vor. Josef hätte, als er im Gefängnis in Ägypten saß, denken können, dass Gott ihn vergessen hat. Doch Gott bereitete nur den Weg für etwas viel Größeres. In einem einzigen Moment wurde er aus dem Gefängnis geholt und auf den Thron gesetzt. Gott braucht nicht viel Zeit, um deine Geschichte zu verändern. Er braucht nur den richtigen Moment. Was steht dir heute bevor? Hast du mit Kritik zu kämpfen, mit Ungerechtigkeiten, mit Herausforderungen, die unlösbar scheinen? Gott sieht es. Gott weiß es. Und er handelt bereits. Deine Verantwortung ist nicht, mit eigener Kraft zu kämpfen, sondern im Glauben standhaft zu bleiben. Nicht alles allein lösen zu wollen, sondern dem Herrn zu vertrauen. Dich nicht von den Provokationen des Feindes leiten zu lassen, sondern deinen Blick fest auf Christus zu richten. Denn diejenigen, die sich entscheiden, Gott zu vertrauen, werden niemals enttäuscht. Diejenigen, die auf den Herrn warten, erleben stets seine Treue. Diejenigen, die Gott für sich kämpfen lassen, erfahren Siege, die sie niemals aus eigener Kraft erringen könnten. Deshalb gib diesen Kampf an Gott ab. Hör auf, eine Last zu tragen, die nie für dich bestimmt war. Entscheide dich, in der Gegenwart des Herrn zur Ruhe zu kommen. Entscheide dich, der göttlichen Gerechtigkeit zu vertrauen. Denn zur rechten Zeit wird Gott handeln. Zur rechten Zeit wird er sich zeigen. Zur rechten Zeit wird er dich vor denen erhöhen, die gezweifelt haben. Und wenn das geschieht, werden alle erkennen, dass es Gott war, der dich getragen hat. Dass es Gott war, der dich bewahrt hat. Dass es Gott war, der dich geehrt hat. Und du wirst bezeugen können, dass es sich gelohnt hat, auf ihn zu warten. Und wenn dieser Tag kommt, wirst du niemandem etwas beweisen müssen. Denn Gott selbst wird dein Zeugnis sein. Er wird deine Verteidigung sein. Er wird dein Lohn sein. Alles, was verloren schien, wird wiederhergestellt werden. Alles, was ungerecht war, wird zurechtgerückt werden. Denn der Herr ist ein Gott der Gerechtigkeit und er ehrt diejenigen, die ihm vertrauen. Jesaja 54,17 gibt uns eine kraftvolle Verheißung. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll etwas ausrichten, und jede Zunge, die sich im Gericht gegen dich erhebt, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, spricht der Herr. Das bedeutet, dass Worte Anklagen, Verfolgungen, die sich gegen dich erhoben haben, keinen Erfolg haben werden. Sie mögen versuchen, dich zu Fall zu bringen, aber sie werden scheitern. Denn Gott ist dein Schild, Gott ist dein Schutz. Doch damit sich diese Verheißung erfüllt, musst du standhaft bleiben. Gib der Versuchung nicht nach, dich zu rächen. Vergeude deine Kraft nicht mit sinnlosen Diskussionen. Verstricke dich nicht in Streitereien, die dich nirgendwo hinführen. Vertraue einfach. Ruhe einfach. Fahre einfach fort mit dem, wozu Gott dich berufen hat. Die Jünger Jesu erlebten Verfolgung, Verleumdung, Ungerechtigkeit. Aber sie hielten nie inne, um mit ihren Anklägern zu streiten. Sie predigten einfach weiter das Evangelium. Sie taten weiterhin das, wozu sie berufen waren. Und Gott ehrte sie. Gott stärkte sie. Gott gebrauchte sie machtvoll. Und dasselbe will er mit dir tun. Aber dafür musst du dich heute entscheiden. Wirst du weiter versuchen, dich mit Worten zu rechtfertigen, oder wirst du Gott erlauben, deine Gerechtigkeit zu sein? Wirst du dich weiter mit den Meinungen anderer beschäftigen oder dich auf das konzentrieren, wozu Gott dich berufen hat? Wirst du deine Zeit damit vergeuden, jene zu überzeugen, die nicht überzeugt werden wollen, oder wirst du standhaft bleiben in dem Wissen, dass Gott alles in der Hand hat? Jesus hat uns das größte Beispiel gegeben. Als er angeklagt wurde, schwieg er. Als er ungerecht behandelt wurde, schlug er nicht zurück. Als er gekreuzigt wurde, betete er für seine Peiniger. Und deshalb hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen steht. Das bedeutet, dass wir, wenn wir uns entscheiden, Gott zu vertrauen, anstatt uns in Diskussionen zu erschöpfen, den Schritten Christi folgen. Wir zeigen damit, dass unser Glaube nicht auf unseren Worten beruht, sondern auf der Kraft Gottes trifft. Also heute diese Entscheidung. Wähle den Frieden statt der Konfrontation. Wähle das Gebet statt der Diskussion. Wähle es, auf Gottes Gerechtigkeit zu vertrauen, statt alles aus eigener Kraft lösen zu wollen. Denn diejenigen, die so handeln, sehen immer die Hand Gottes auf übernatürliche Weise wirken. Und wenn die Zeit gekommen ist, wenn Gott sich zu deinen Gunsten erhebt, werden es alle sehen. Alle werden es erkennen. Und du wirst ohne jeden Zweifel wissen, dass es der Herr war, der dich getragen hat. Beuge jetzt deinen Kopf. Bete. Übergib ihm alles. Und ruhe in der Gewissheit, dass er bereits für dich handelt. Schließe deine Augen, stimme mit mir überein und lass uns beten. Himmlischer Vater, im Namen Jesu treten wir jetzt vor dich. Wir erkennen an, dass wir oft Angriffen, Verleumdungen und Provokationen ausgesetzt sind, nicht nur durch Menschen, sondern auch durch geistliche Mächte, die uns vom Weg des Glaubens abbringen wollen. Aber heute entscheiden wir uns, dir zu vertrauen. Wir entscheiden uns, jeden Kampf in deine Hände zu legen und in der Gewissheit zu ruhen, dass du unser Verteidiger bist. Herr, gib uns Unterscheidungsvermögen, um zu erkennen, wann wir es nicht nur mit menschlichen, sondern mit geistlichen Herausforderungen zu tun haben. Lehre uns, nicht aus dem Fleisch zu reagieren, sondern im Geist zu handeln, mit Weisheit und Gnade. Bewahre unser Herz, damit es nicht von Zorn, Bitterkeit oder Rachegelüsten beherrscht wird. Stärke uns, damit wir standhaft bleiben und nicht in die Fallen des Feindes tappen. Wir erklären, dass kein böses Wort, keine ungerechte Anklage und kein Werk des Bösen gegen uns Bestand haben wird. Denn wir gehören dir, Herr, und sind durch dein Blut bedeckt. So wie Jesus vor seinen Anklägern schwieg und auf die Gerechtigkeit des Vaters vertraute, so wollen auch wir lernen, dir zu vertrauen, im Wissen, dass zur rechten Zeit die Wahrheit offenbar wird. Vater, lehre uns, auch jene zu lieben, die uns verfolgen. Hilf uns, für diejenigen zu beten, die sich gegen uns stellen, denn wir wissen, der wahre Sieg liegt nicht im Gewinnen einer Diskussion, sondern im Leben nach deinem Willen. Möge unser Leben ein Zeugnis deiner Liebe und Gerechtigkeit sein. Mögen wir Licht in der Finsternis sein und als wahre Kinder des Allerhöchsten leben. Wir erklären, dass der Friede über uns herrschen wird, dass unser Glaube unerschütterlich sein wird, und dass wir deine mächtige Hand sehen werden, wie sie uns verteidigt und zur rechten Zeit erhöht. Im Namen Jesu. Amen. Nun, da dieses Wort über deinem Leben ausgesprochen wurde, ruhe im Herrn. Vergeude deine Kraft nicht länger damit, dich zu rechtfertigen oder mit denen zu diskutieren, die nicht hören wollen. Gehe einfach entschlossen weiter in dem Zweck, den Gott für dich hat. Er geht dir im Kampf voran. Er ist deine Verteidigung. Denk daran. Das Schweigen eines Herzens, das Gott vertraut, spricht lauter als 1000 Worte, die im Eifer des Gefechts gesagt werden. Bleib in Frieden, vertraue auf die Gerechtigkeit des Herrn und geh weiter deinen Weg. Denn zur rechten Zeit wird er sich für dich erheben.